بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Wir sind bei der Frage Nummer 83. Was ist das Urteil über denjenigen oder diejenigen, die behaupten, dass der Koran geschaffen wurde oder erschaffen wurde? Und es gab eine Sekte, die heutzutage fast nicht mehr da ist, die gesagt haben, dass der Koran, das heißt, die Worte Allahs, erschaffen sind. Und darauf möchte er hier eingehen. Er sagt, der Koran ist das Wort Allahs in Wahrheit, seine Buchstaben sowie seine Bedeutung. Also das ist sehr wichtig, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran ausgesprochen mit Buchstaben und mit Bedeutung. Denn, so wie es jetzt hier kommt, seine Worte sind nicht nur Buchstaben ohne Bedeutung oder Bedeutung ohne Buchstaben. Jedes wurde genannt von jeweils einer Sekte. Also die einen sagten, okay, die Buchstaben ja, aber die Bedeutung nein. Die anderen gesagt, die Bedeutung ja, die Buchstaben nein. Dann sagt er weiter, Allah hat den Koran wörtlich ausgesprochen und ihm seinen Propheten offenbart. Und einige sagen, ja, das war ja nur so eine Eingebung, so eine Sache, das kam nicht richtig ausgesprochen. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran ausgesprochen, Jibril hat das empfangen und hat das eins zu eins weitergegeben an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, die Gläubigen haben daran geglaubt. Es ist das Wort Allahs, trotzdem ist das mit der Hand niedergeschrieben, also der Hand der Menschen, mit der Zunge rezitiert, also der Zunge der Menschen, mit dem Herzen auswendig gelernt, mit den Ohren angehört und mit den Augen gesehen wird. Obwohl die Hand, die Tinte, die Schrift und die Blätter geschaffen bzw. erschaffen wurden, ist das, was damit geschrieben wurde, also der Koran, nicht erschaffen. Die Zunge und die Stimme sind nicht erschaffen, sind erschaffen. Und was damit rezitiert wird, ist nicht erschaffen. Die Brüste sind erschaffen. Und was darin bewahrt wird, ist nicht erschaffen. Die Ohren sind erschaffen. Und was damit gehört wird, ist nicht erschaffen. Ich denke, die Sache sollte logisch sein, weil Allah subhanahu wa ta'ala's Worte gehören zu ihm. Und somit sind sie auch nicht erschaffen. Ja, die Sache ist klar. Und es gibt zahlreiche Beweise dafür. Und er erzählt jetzt mal hier ein paar auf aus dem Koran. Und in der nächsten Frage geht er darauf ein, zu was genau die Worte Allahs gehören. Er sagt, Allah sagt, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohlbewahrten Buch. Ja, das ist ein ehrwürdiger Koran in einem wohlbewahrten Buch. Er sagt weiter, nein, vielmehr sind es klare Zeichen in den Brüsten derjenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, und nur die Ungerechten verleugnen unsere Zeichen. Und er sagt, und verließ das, was dir vom Buche deines Herrn eingegeben worden ist, es gibt niemanden, der seine Worte abändern kann. Ja, weil ein Wort besteht ja aus Buchstaben und die ausgesprochen wird. Und wenn jemand von den Mushrikin, den Götzendienern, dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Also das heißt, der Koran die Wahrheit hört. Und Ibn Mas'ud sagt, haltet den Blick auf den Koran. Also das waren jetzt alles Beweise für das Aufschreiben, dass es ein Buch ist, dass es geschrieben wurde mit Tinte, dass die Schrift, die Blätter, das Hören, das Auswendiglernen und so weiter. Hat jetzt hier Beweise aus Koran und Al-Athar gebracht. Er sagt, die Beweise dafür sind sehr viele. Derjenige, der sagt, dass der Koran oder etwas davon geschaffen wurde oder erschaffen wurde, ist ein Kafir, es ist Kufr. Also jemand, der das Wissen nicht sagt, obwohl er weiß, dass das nicht so ist. Und er sagt trotzdem, doch, es ist, der Koran ist erschaffen, ist nicht das Wort Allahs, sondern ist menschliches Wort. Der fliegt aus der Religion, wenn er das wissentlich macht. Ja? Die unwissenden Sachen ist wieder was anderes. Und da muss man, wie gesagt, auch nochmal beachten, wenn eine Sekte hingeht, und dass eine Sache falsch interpretiert, ja, das schmeißt einen auch nicht aus der Religion. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Also wenn wir jetzt diese Sekte haben sollten und tatsächlich Anhänger von diesen Sekten finden und die sagen das, dann sind das nicht gleich für uns Nicht-Muslime, ja, sondern wir müssen sie aufklären, erklären und gucken, warum sie das denken. Weil die Sache mit der Aqida ist ein bisschen tiefergehend. Ja, sie wollen natürlich auch nicht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt und Schirk macht und so weiter. Und deswegen sagen sie solche Sachen. Also wir suchen auch Ausreden für unsere Geschwister, inshallah ta'ala. Es geht hier darum, wer das wissentlich sagt, er weiß, dass das so ist, aber sagt dann trotzdem das Gegenteil, der fliegt aus der Religion. Ja, der fliegt aus der Religion und Ja, weil der Koran eben Allahs Wort ist und sozusagen zu Allah gehört und er verleugnet diese Sache. Er schreibt es, er sagt es, nee, das sind nicht Allahs Worte. Dann muss man wiederum gucken. Ja, da muss man wiederum gucken, warum er das sagt. Aber grundsätzlich, wenn jemand das wissentlich sagt und er weiß, wie die Wahrheit ist, aber verleugnet sie, dann ist das Sache klar. Ja, wenn jemand weiß, was die Wahrheit ist und er verleugnet das, dann ist die Sache klar. Wenn jemand jetzt sektentechnisch eine Sache uminterpretiert, weil ihm alles anders gelernt hat und er meint, so ist es sicherer und wer das anders macht, ist, ja, weil die sagen ja, wer das anders macht, ist nicht Muslim. Da muss man mit dieser Sache immer vorsichtig umgehen. Wir tun allgemein niemanden einfach und leichtsinnig aus dem Islam schmeißen. Ja, und so ist es mit allen Eigenschaften. Also bloß, weil jemand sagt, ja, Allah, zum Beispiel die sagt, ja, Allah hat sich nicht über den Thron erhoben. Allah hat kein Gesicht, keine Hand. Das darf man nicht so sagen. Das ist so und so. Die sind nicht gleich nicht Muslime für uns. Ja, das Ganze muss man inshallah immer genau betrachten und nachforschen. Weshalb ist das der Grund? Sowieso grundsätzlich sagen wir nie zu einzelnen Leuten, du bist nicht Muslim. Sondern wir können immer allgemein sagen, wer ein Vers, ein Wort, ein Buchstabe, ein Punkt vom Koran leugnet, der ist nicht Muslim. Aber wir können nie sagen, du bist jetzt nicht Muslim, weil du das jetzt so gesagt hast. Muss man immer aufpassen, inshallah. Ja, und das ist, wenn die Gelehrten das sprechen und die Sachen hinschreiben, dann ist das immer allgemein. Ja, dann ist das immer allgemein gesagt. Ja, wer natürlich eine Eigenschaft von Allah leugnet, der ist kein Muslim. Ist klar, wenn jemand sagt, ja, Allah ist nicht allsehend, ist mit dieser Aussage eigentlich ein Nicht-Muslim. Aber das ist eine allgemeine Aussage, die man tätigt, wie eben mit dem Koran. Aber man muss immer speziell gucken, warum die Person das gesagt hat. Ja, wenn es jetzt um eine spezielle Person geht, dann muss man schauen, was sind die Hintergründe, was möchte er damit bewirken. Weil meistens die Sekten haben leider Krankheit in ihrem Herzen gehabt oder wollten kein zum Beispiel Tashbih machen, keinen Vergleich machen und haben es in ihrem Herzen gemacht. Deswegen sagen sie, okay, man darf nicht sagen Hand, weil wenn wir sagen Hand, dann meinen wir damit wie Menschenhand. Und das steht nirgendwo, diese Sache. Dadurch, dass sie selber sozusagen diese Krankheit haben und diesen Vergleich gemacht haben, haben sie das dann den Leuten verboten. Also sie meinten es eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, das will ich euch damit sagen, inshallah ta'ala, dass wir immer ganz vorsichtig sind, wem wir was zusprechen. Auf jeden Fall ist so die korrekte Stellung dazu, dass der Koran die Worte Allahs sind und die Worte Allahs sind natürlich nicht erschaffen. Und wir werden inshallah ta'ala bezüglich das Sprechen in den nächsten, also das Sprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, in der nächsten Frage nochmal eingehen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.